Der Tag beginnt für Karen Wiborg wie immer mit Frühstück. Allerdings ist sie heute dabei nicht alleine. In ihrer Küche steht eine Webcam und die macht sie jetzt zur Hauptperson des Social Web Breakfast. Also ich bin Karen und ich bin die Autorin von 60 Grad und möchte euch kurz mein Projekt vorstellen und freue mich auf eure Fragen, auf eure Kommentare und Diskussionen, insofern das hier möglich ist beim Livestreaming. Internet-User sehen die Autorin ihres neuen Lieblingsromans gerade zum allerersten Mal und es dauert nicht lang, bis sie Fragen an Karen Wiborg mailen. Zum Beispiel interessiert sie, woher denn die Vorlagen für die ganzen Männergeschichten in 60 Grad kommen. Und Karen antwortet. Plötzlich haben mich Kommilitoninnen angerufen, mit denen ich jahrelang nicht gesprochen habe und die meinten, ach, ich bin übrigens inzwischen in Amerika, du wirst nicht glauben, wie das Dating hier abläuft. Ich erzähle dir einfach mal was. Ich war plötzlich in Facebook-Chats verwickelt mit Leuten, die ich kaum kenne, die mir ihre persönlichen Geschichten anvertraut haben, wo sie aber meinten, das wird doch total gut passen. Die Geschichten gehen mir nicht aus. Nach dem virtuellen Frühstück vor der Webcam geht es erstmal mit der Lieblingsmusik weiter. Karen muss in die richtige Stimmung kommen, um das nächste Kapitel zu schreiben. Das große weiße Sofa in ihrem Wohnzimmer scheint sie für den nächsten Abschnitt inspiriert zu haben. Wir befanden uns in einem komplett weißen Loft, das offensichtlich auch als Ausstellungsraum benutzt wurde. Alles war weiß. Decke, Boden, Wände, Lampen, Hocker, Sofas. Ein junges Mädchen nahm unsere Mäntel, ein anderes hielt uns ein Tablett mit Cocktails hin. Auch die Drinks waren weiß. So, und jetzt überlege ich, gibt es überhaupt Cocktails, die weiß sind? Eine an sich schlichte Frage, die sich aber optimal dazu eignet, sie an die Leser weiterzugeben. Über die Blogseite Twitter postet Karen eine Nachricht, die in diesem Augenblick bis zu 500 Kontaktpersonen lesen können. Ah, ich kriege eine Antwort von Krimi-Mimi, die sagt, nimm doch irgendwas mit Kokosmilch. Okay, Kokosmilch, dann nenne ich den Cocktail eben Kokosmilch-Overkill. So kann die Geschichte weitergehen. Allerdings nimmt Karen nun ihr Laptop unter den Arm und setzt sich in das nahegelegene Inn-Café. Da gibt's auch Internet und die Atmosphäre inspiriert sie für weitere Zeilen. Außerdem steht das nächste Interview an, wieder bei der Plattform Twitter. Diesmal bekommt die Autorin Fragen gestellt von der Organisation, die sie auf die CeBIT eingeladen hat. Wie das Leserfeedback in meinen Roman mit einfließt. Ja, ich baue Feedback ein, wenn es kein totaler Unsinn ist. Ich finde, Ideen und Bausteine von Lesern sind eine Bereicherung. Ausrufezeichen. Und tatsächlich, liest man die Kommentare auf 60grad.de, findet man viele der Anregungen in späteren Kapiteln wieder. Auch über den Namen der nächsten männlichen Hauptfigur wurde auf der Internetseite abgestimmt. Dann habe ich von einem Leser eingebaut, da bin ich jetzt gerade dran, die Idee, dass doch der Mann, mit dem sie sich trifft, verheiratet sein könnte. Das passte nicht sofort in die Szene, an der ich gerade dran saß, aber jetzt, 2 Wochen später, wird auch die Anregung umgesetzt, ja. Ein weiterer Tag im Leben der jungen Bloggerin ist um. Nicht allerdings ohne vor dem Schlafengehen noch einmal den Computer anzuschmeißen und auf einmal nicht mehr als Autorin Karen Wiborg aufzutreten, sondern als ihre eigene Hauptdarstellerin Josephine aus New York. Über eigene Profile bei Online-Communities kann man so noch tiefer in die fiktive Welt dieser Dame eintauchen. Ah, es ist spät geworden. Wusste gar nicht, dass ein Atelierbesuch so aufregend sein kann. Geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, liebe Twitterer.